Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Wir haben letztens, wenn ihr euch erinnern könnt, wer bei Juma hier war, bei Juma, haben wir einen Vortrag über die Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jama'a erwähnt. Könnt ihr euch erinnern, Barakallahu Fikum? Ja. Dann gibt es bestimmte Punkte, habe ich mir gedacht, inshallah ta'ala, damit wir sie erläutern. Weil das ist sehr wichtig. Manche Sachen haben viele Brüder nicht verstanden. Weil es ist schnell gegangen. Oder nicht? Wir haben ca. 70 Eigenschaften von den Trägern dieser Aqida erwähnt, oder? Ca. 70 verschiedene Eigenschaften haben wir erwähnt. Und normalerweise verlangt es, dass man für jede Eigenschaft einen Vortrag macht. Ja? Für eine Eigenschaft einen Vortrag. Ich hoffe, inshallah ta'ala, dass ihr mitgehört habt, ja? Dass ihr zugehört habt, oder besser gesagt, dass ihr versucht habt zu verstehen, inshallah ta'ala. Weil darüber wollte ich, dass wir reden heute, inshallah ta'ala. Oder dass wir mehr oder weniger darüber diskutieren, inshallah ta'ala. Ja? Die meisten von euch waren glaube ich, anwesend. Wann war das? Ja. Gestern, ayo. Nicht lange her, also ja, ihr habt es nicht viel vergessen, inshallah, hoffentlich. 24. Ja? Mehr als 24. Ayo. Wir haben gesagt, erste Eigenschaft von Ahli Sunnah wal Jama'a ist Al-Iqtisaru fi Talaqi ala Al-Kitabi wa Sunnah. Ja? Wenn die Ahli Sunnah wal Jama'a, die erste ihrer Eigenschaften ist jetzt, ist, dass sie sich nur mit Koran und Sunnah zufriedenstellen als Quelle ihrer Religion, ihrer Ahkam. Ja? Sie nehmen ihre Ahkam nur aus Koran und Sunnah. Dann haben wir gesagt, sogar Ijma, wenn wir sagen, Ijma ist ein Beweis, wie Koran und Sunnah, haben wir das oft erwähnt. Ja? Wir sagen, Ulema sind sich einig bei dieser Mas'ala. Es ist Ijma in dieser Mas'ala. Ja? Ijma ist ein Beweis wie Koran und Sunnah. Aber mit der Voraussetzung, dass Ijma mit dem Koran und mit der Sunna übereinstimmt. Ja? Was ist eigentlich Ijma? Wer weiß das? Konsens. Was bedeutet Konsens? Die Ulema sind sich einig. Was bedeutet Ulema sind sich einig? Ja. In einer bestimmten Zeit im Islam, ja, wurden sich die islamischen Gelehrten über eine Sache einig. Ja? Über eine bestimmte Sache wurden sich die islamischen Gelehrten einig. Und wenn wir sagen islamische Gelehrten, dann meinen wir auch islamische Gelehrten. Wir meinen nicht irgendwen. Ja? Zum Beispiel die Sahaba sind sich einig bei einer Sache. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Sache bleibt bis Yom Qiyamah und keiner kann sie ändern. Die nächsten Generationen, die dann später kommen. Zum Beispiel, wir sehen Mes'ela, Tarikus Salah, ja? der das Gebet aufgibt. Ein Muslim, der nicht mehr betet oder beten will. Ja? Wir werden hören, wie die Ulema in unserer Zeit, jeder, der über diese Mes'ala spricht, der wird sagen, bei dieser Mes'ala gibt es Meinungsverschiedenheit. Ah. Und dann erwähnt er zum Beispiel, Imam Ahmed sagt, derjenige, der das Gebet aufgibt, ist ein Kafir. Ah. Zum Beispiel. Und wird getötet als Kafir. Ah. Wenn er nicht Tauba macht. Die anderen sagen, nein, er ist ein Muslim, mit der Voraussetzung, dass er die Pflicht des Gebetes nicht leugnet, Barakallahu fikum. Diejenigen, die sagen, er ist ein Kafir, sie sagen, die Sahaba sind sich einig. Ha? Und dann erwähnen sie Überlieferung von den Sahaban, keine Sache oder keine Tat im Islam. Wenn man sie verlassen hat, haben wir als Kufr angesehen, außer das Gebet. Ha? Wenn zum Beispiel jemand nicht fastet, wir haben ihn nicht als Kafir erklärt. Wenn jemand nicht Zakat zahlt, wir haben ihn nicht als Kafir erklärt. Wenn jemand nicht Hajj macht, wir haben ihn nicht als Kafir erklärt. Außer beim Gebet. Ja? Die Sahaba waren sich einig, dass derjenige, der das Gebet aufgibt, er ist ein Kafir. Okay? Jetzt nehmen wir an diese Ijma. Okay? Stimmt diese Ijma der Sahaba, stimmt die mit Koran und Sunna überein? Dass man sagt, nein, die Sahaba haben sich auf etwas geeinigt. Im Koran und Sunna ist das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben. Ha? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Wenn es aber mit Koran und Sunna übereinstimmt, dann sagen wir, ihre Ijma ist hundertprozentig korrekt. Weil wäre das ein Fehler, würde Allah niemals erlauben, dass sie sich einigen auf diesen Fehler. Wie der Prophet sagt, لا يجمع الله هذه أمة على الضلال oder على الخطأ. Okay, ma qala alayhi salatu wasalam. Allah wird es niemals erlauben, dass sich diese Umma einig werden auf einem Fehler, auf einem Batil. Was sagt der Prophet über denjenigen, der nicht betet? Viele Hadithe gibt es, die über den Kufr, über den großen Kufr sprechen. Deswegen die Ijma der Sahaba stimmt mit Koran und Sunna überein. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Nehmen wir an, wir werden uns jetzt einig. Oder alle Schuyuch jetzt in unserer Zeit kommen und sagen, Allah, es gibt die Majma al-Fiqhiyya in Mekka jedes Jahr, so eine Fiqh-Kommission. Jedes Jahr treffen sich alle Ulema der islamischen Welt in Mekka und bringen eine Fetwa. Und nehmen wir an, sie treffen sich und bringen eine Fetwa. Zum Beispiel, Asr muss man nicht mehr beten. Wäre dieser Ijma korrekt? Das ist Batil, weil es widerspricht Koran und Sunna. Deswegen, wenn wir sagen, Iqtisar bedeutet, sie haben sich nur darauf konzentriert. Oder besser gesagt, alles andere haben sie Sie haben keine anderen Quellen. Ihre einzigen Quellen in der Religion sind Koran und Sunna. Und wenn wir sagen Qiyas, was ist Qiyas? Analogie. Oder Ijma oder irgendein anderer Beweis, dann mit der Voraussetzung, dass das mit Koran und Sunna übereinstimmt. Was sind die Quellen bei den Sufis? Quellen ihrer Religion, Quellen ihrer Gesetze oder Quellen ihrer Ibadat, Rituale und so weiter und so weiter. Koran und Sunna? Nein, Gefühle, Herz. Mein Herz hat mir gesprochen von Allah. Mein Ustaz, mein toter Sheikh, ich habe ihn im Traum gesehen, er hat mir gesagt, du musst nicht im Ramadan fasten. Und er fastet nicht mehr. Ich habe Rasulullah s.a.w. getroffen bei Kaaba, er hat mir gesagt, ich muss nicht mehr fasten, ich muss nicht mehr beten. Quellen der Ahkam sind Träume zum Beispiel. Oder Imame. Oder das Herz, wie wir gesagt haben. Wie lautet Überlieferungskette bei den Sufis? Haddathani qalbi an Rabbi. Mein Herz überliefert mir von meinem Herrn. Tabaraka wa ta'ala. Letztens habe ich eine Sache gehört, subhanallah. Okay, ich kann jetzt nicht sagen, wie konnte mir das entgehen. Jedem entgeht was. Aber es ist schon eine interessante Sache. Die Sufis machen einen Unterschied zwischen Ilah und Rabb. Das ist nicht das gleiche bei den Sufis. Wenn du sagst El-Ilah, dann sagen sie nein. Wenn du sagst Rabb, sagen sie, okay, das könnte stimmen. Wie sie darauf gekommen sind, ich verstehe es nicht. Ich hatte eine Diskussion. Dann bin ich Rabb und Ilah, ein Unterschied? Womit habt ihr, mit welcher Ayah oder mit welchem Hadith macht ihr einen Unterschied zwischen El-Ilah, Gott und Rabb, der Herrscher, der Barak, etc. Was sind die Quellen bei den Rafida, bei den Schiiten? Die Quellen ihrer Religion. Von wo nehmen sie ihre Religion? 12 Imamen. Von 12 Imamen. Imam Jafar, Imam dieser, Imam der, Imam das. Wenn sie etwas sagen, das ist Halas, das ist Religion. Man muss nicht mehr nachgucken, nachfragen, recherchieren, überprüfen. Bei Ahl Sunnah wal Jama'a ist die Quelle des Islams nur Koran und Sunnah. Das hat jeder von euch verstanden. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. تسليمه للنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. أهل السنة والجماعة. Sie haben sich Koran und Sunna ergeben. Was bedeutet, dass du dich ergibst? Halas, du zweifelst nicht mehr. Du nimmst Koran und Sunna und das ist für dich genug. Wenn jemand zu dir kommt und dir eine Ayah bringt oder er bringt dir ein Hadith in einem bestimmten Thema, dann sagst du, halas, ich akzeptiere, ich nehme das sofort an. Aber mit der Voraussetzung, und das ist das Wichtigste, weil heute gehen wir zu den Jahala hier neben uns. Oder zu irgendwelchen anderen Jahala. Er wird sagen, Rasulullah s.a.w. hat gesagt, im Koran steht so und so geschrieben. Aber der Sinn ist nicht in dem. Jeder sagt Koran und Sunnah. Der Sinn ist, ala menhaji, salafil umma. Dass derjenige, der dir ein Hadith bringt, oder eine Ayah, er bringt sie und erläutert sie so wie die Sahaba, so wie die ersten Generationen sie erläutern. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Jetzt kommt jemand, er erwähnt eine Ayah, erklärt sie aber auf seine eigene Art und Weise. Oder nicht? es gibt unzählige Texte, barakallahu fikum, wie die Leute in unserer Zeit, die sich sogar dem Ilm zuschreiben, wie tun sie den Koran, ja, ihr habt letztens, jemand hat mir eine E-Mail geschrieben, aber ich habe euch hier davon berichtet. Er hat diesen Tafsir von diesem Mohammed Rasul. Kennt ihr Mohammed Rasul? Ist ein deutscher Übersetzer sozusagen. Er hat aber auch den Schritt gemacht, er wurde zum Schriftsteller. Und hat einen Tafsir geschrieben, auf Deutsch. Und bei dieser Ayah, wa'idu lahum mastata'tum, und bereitet so viel ihr könnt, min al-kuwa, Kraft, also Stärke, wa min ribatil khayl, und Kampfpferde, ja? Pferde für die Schlacht. Nicht jeder Pferd ist geeignet für die Schlacht. Okay? Pferde für turhibuna bihadu Allahi wa aduakum, damit ihr damit eure und die Feinde Gottes terrorisieren könnt. Turhibun, Irhab, bedeutet Terror, direkt übersetzt. Terror in Lateinisch bedeutet was? Angst einjagen. Jemanden Angst einjagen. Terror bedeutet Angst. Dass du jemanden Angst einjagst in die Knochen, damit er wirklich dich fürchtet. Terrorisieren. Turhibun, Irhab, direkt übersetzt ist Terror in heutiger Zeit. Turhibune, terrorisieren. Jemanden Angst machen. Dass du ihn Angst machst, dass er, halas, sein Leben ist wirklich Panik. Adu Allahi wa aduakum. Die Feinde Gottes und eure Feinde. Was sagt er, wenn wir gucken bei Imam Taberi oder Qurtubi oder bei Imam Ibn Kathir über diese Ayah? Er spricht über ganz andere Sachen. Dieser Mohammed Rasul, wie hat er im Tafsir diese Ayah, worüber spricht er? Er spricht die ganze Zeit über Pferde. Ja? Und dass Schweiz, keine Ahnung, wie viele Pferde gehabt hat, was der im Ersten Weltkrieg, keine Ahnung, und dass der Pferd wirklich ein nützliches Tier ist und so. Ja? Letztens ein Hodja macht Hutba und sagt, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah schämt sich nicht, als Beispiel eine Ba'uda, eine Gelse, eine Mücke zu erwähnen oder etwas, was noch kleiner ist als eine Mücke. Ja? Surat al-Baqarah. Und du erwartest jetzt Tafsir von dieser. Der Tafsir von dieser Aya ist gewaltig, Allahu Akbar. Als Red an die Mushrikin. Ja? Und er wartet jetzt, erwähnt er, was sagt Imam Taberi, was sagt Imam Qurtubi, was sagt Imam Ibn Kathir, was sagt Mujahid, was sagt Ibn Qudama, was sagt Ibn Abbas, was sagt Ibn Mas'ud. Über diese Ayah und einige Hadithe über dieses Thema, er kommt und sagt, es gibt männliche und weibliche Mücken. Wenn die weiblichen dich stechen, dann juckt es. Die männlichen stechen nicht. Und wie sie sich paaren und wie lange dauert diese Brutezeit, ganze Hutba hat er über Mücken geredet. Über Gelsen. Das ist lächerlich. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Oder jemand kommt, erwähnt jetzt ein Hadith, ja? Erklärt ihn aber auf seine eigene Art und Weise. Und nicht auf die Art und Weise, wie die Salaf das verstanden haben. Und nicht nur das, jemand, der krank ist im Kopf, er kann jeden Hadith oder jede Ayah auf seine eigene Art und Weise interpretieren. Ja? Es gibt Leute, die reden mit Koran, obwohl das Madhmum ist. Ja? Viele Leute sagen, Subhanallah, er kann Koran so gut, wenn er redet, er benutzt nicht seine eigenen Worte. Er redet nur mit Koran. Ja? Wenn er mit dir unterhält, er erwähnt nur Ayah, Sachen aus dem Koran. Ja? Du sagst zu ihm, komm, wollen wir, er sagt zu dir, Inna kelantastati amaya sabra. Du hast, wie also Hidr zu Musa sagt, Inna kelantastati amaya sabra. Du hast keine Geduld, du haltest es mit mir nicht aus. Du sagst ihm irgendwas anderes, er kommt sofort mit Ayat. Die Salaf haben das, keine Madhmum in der Hum. Die haben das, wie sagt man das, them. Verabscheut. Verabscheut, ja. Mehr oder weniger, ja, verabscheut. Sie haben das also für negativ erklärt. Koran wurde nicht dafür also offenbart, dass die Leute damit spielen, sondern als ein Gesetz. Jede Ayat hat seine Erklärung. Die man nicht versteht, das sind Mutashabih und das ist klar. Alhamdulillah, das hat sie auch verstanden. Koran und Sunna, halas, das. Aber wie verstehen wir Koran und Sunna? So wie die ersten Generationen. Jetzt kommt Khalid Amr mit seinem Schnurrbart, Mashallah, Tabarakallah, und erwähnt Koran und Sunna. Aber wie versteht er es? Wenn er es verstehen würde, ja, dann würde er nicht so einen Schnurrbart haben. Ehrlich gesagt. Heute schreibt mir ein Bruder auch Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten und die Sache erleichtern. Er schreibt mir schon öfters über einige seiner Probleme. Er hat irgendwelche Probleme mit Waswasa und mit Djinn und mit irgendwelchen, er glaubt, er hat irgendwelche Djinn in sich, mehrere und so, Persönlichkeiten. Also Allah musta'an. Ich wollte ihn eine Frage schicken, aber ich hatte Angst, dass er sie nicht versteht. Ich wollte ihn schreiben, hast du einen Bart überhaupt oder was ist los mit dir? Betest du alle Gebete? Liest du Koran? Und was ist mit dir? Du später triffst du ihn irgendwie, wahrscheinlich hat so ein rosanes Hemd, enge Hosen, weißt du, so gestylte Haare. Ist ja kein Wunder, dass du schizophren bist, subhanallah. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Leute suchen ständig irgendwelche Hilfe, suchen sie. Bruder, ich habe Probleme mit Djinn, kannst du Ruqya machen oder einen Sheikh? Habibi, ist ja kein Wunder, dass du Probleme mit Djinn hast. Schau, du lebst Islam nicht. Ja, du lebst Islam nicht. Du bist noch immer irgendwo, bewegst dich noch immer in dieser graue Zone. Halas, komm aus dieser Dunkelheit raus, endlich, Allahu Akbar. Komm ans Licht, Licht des Koran und Sunnah, dann wird es keine Probleme geben. Aber du bist ständig irgendwo, bewegst dich noch immer irgendwo unter den, in irgendwelchen Sackgassen, irgendwo, wo sich Ratten bewegen und so. Komm da raus auf diese gerade Jada, diese gerade breite Straße, subhanallah, des Korans und der Sunna. Und du nicht irgendwo herum, neben der Straße, unter der Straße, irgendwelche Kanäle, verstehst du, irgendwelche Tunnel, irgendwelche Umwege. Komm auf den geraden Weg und dann gibt es keine Probleme, Allahu Akbar. Ja, sollte es dann Probleme geben, Djinn und sowas, dann wird es auch dafür auch eine Lösung geben, inshallah ta'ala. Ja, wenn der Djinn ein Muslim ist, wird er dich verlassen. Wenn er ein Kafir ist, ja, dann wird er erledigt, inshallah ta'ala, mit Koran. Und er wird dich am Ende verlassen müssen. Ja, aber solange du ihn noch, wie sagt man das, die Jahiliyyah nicht verlassen willst, du unterstützt ihn dabei und er will dich nicht verlassen, er will dabei bleiben bei dir. Verstehst du das, barakallahu fikum? Ja, das haben wir verstanden. Dritte Sache, ittiba wa tarkul ibtida. Das Folgen und das Verlassen von Bida. Ja? Ittiba, wir befolgen nur. Watarku ibtida, dass wir Sachen jetzt, neue Sachen in Islam einführen, neue Sachen erfinden. Dass wir jetzt, Islam ist erfinderisch. Erfinderisch im Dunya, aber nicht in Din. Ja, habt ihr schon mal diese Aussage gehört? Ja? Islam ist erfinderisch. Sie streben nach Neue, nach Moderne. Ja, modern, aber in welchem Sinne? In welchem Sinne, barakallahu fikum? Dass wir in der Dunya modern sind, das geht. Aber in der Religion gibt es keine Moderne. In der Religion, der Prophet hat uns die Religion gegeben, so wie sie ist. Wir nehmen sie weiter und leben so wie die ersten Generationen. Dass wir Sachen erfinden, Sachen machen, dass wir, keine Ahnung. Na? Ahl Sunnah wal Jama'ah ist weit, weit weg von dieser Sache. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Aywa. Al-Ihtimamu bi Kitabi wa Sunnah. Ahl Sunnah wal Jama'ah hat die Eigenschaft, dass sie sich für Koran und Sunnah interessieren. Jemand, der sich für Koran nicht interessiert, jemand, der sich für Sunnah nicht interessiert, er kann unmöglich von Ahl Sunnah wal Jama'ah sein. Ja? Jemand, der nie Koran liest, jemand, der nicht lernen will, jemand, der nicht, also, er kann nicht von Ahl Sunnah wal Jama'ah sein. Ja? Jemand, der sich für Hadith nicht interessiert, dass er Hadith erlernt, dass er versucht zu verstehen, wenn er einen Hadith lernt, dass er ihn in Tat umsetzt. Der Prophet hat so und so gemacht. Du lernst das, hast es verinnerlicht, du praktizierst es. So, das ist eigentlich Sunnah wal Jama'ah. Ja? Aber dass jemand, Koran, er interessiert sich für Koran, er liest nicht Koran, er kann nicht einmal lesen. Okay? Oder kommen wir wieder zurück, er kann Koran überhaupt nicht lesen. Ja? Wenn er Koran lesen kann, dann liest er ihn nicht. Wenn er Tajwid kann, sagen wir mal, er hat alles vergessen. Ja? Er hört lieber Nasheed. Ja? Ich sage nicht, Nasheed ist haram, das ist ja klar. Aber wenn Nasheed, du hörst nur Nasheed, nur diese arabische Nasheed, dann ist das haram, weil du hast Koran vernachlässigt. Wenn dich Nasheed dazu bringt, dass du Koran vernachlässigst, ja? Was liebst du mehr? Die Worte der Menschen oder die Worte Allahs? Ja? Aus dem Nasheed, kannst du ohne Nasheed irgendwelche Gesetze rausziehen? Ja, und aus den Worten Allahs, die Worte Allahs sind das Gesetz für dich. Es gibt kein anderes Gesetz. Nur die Worte Gottes sind für dich Gesetz. Ja? Jemand, der sich für Koran nicht interessiert, er Es vergehen Tage, Monate, dass er eine Aya liest, dass er eine Seite aus dem Koran liest, dass er etwas wiederholt, dass er etwas lernt, dass er... Das ist so einer, dass er Ahli Sunnah wal Jama'ah ist, Allahu A'lam. Ahli Sunnah wal Jama'ah, wie gesagt, sie interessieren sich für den Koran. Sie lernen ihn auswendig, sie lesen ihn. Ja? Wenn sie Heilung suchen, dann meistens an erster Stelle im Koran. Ja? Das hat jeder von euch, Alhamdulillah, verstanden. Das gleiche gilt auch für Sunnah. Jemand, der Sunnah nicht praktiziert, jemand, der sie nicht lernt, jemand, der sich für Sunnah nicht interessiert, er kann unmöglich von Ahli Sunnah wal Jama'ah sein. Ja? Man nennt ja nicht, was bedeutet Ahl? Ahlu. In diesem Sinne, Ahli Sunnah. Die Leute der Sunnah. Ahli Sunnah. Die Leute der Sunnah, wal Jama'ah und der Jama'ah. Ja? Die sind Jama'ah. Was, wenn wir sagen Jama'ah, dann meinen wir alle Muslime der Welt. Ja? Die Leute der Sunnah und der Jama'ah, sie spalten sich nicht, wie die Mu'tazila. Wieso haben die Mu'tazila den Namen bekommen, Mu'tazila? Von Yetizal, sie haben sich zurückgezogen, weggezogen. Ja? Wieso haben die Shia den Namen Shia bekommen? Ja? Ja? Und die wurden eine Partei. Die wurden zur Partei. Haben sich zu einer Partei gemacht. Wir sind jetzt Schia. Warum seid ihr Schia? Wieso seid ihr nicht Muslime? Wieso seid ihr einfach nicht Muslime mit der islamischen Umma? Wieso wollt ihr Schia sein? Die nennen sich, wir sind so. Wieso? Wieso nennt ihr euch Sufis? Wieso sollen sie euch so? Wieso nennt ihr euch so? Wieso seid ihr nicht Muslime mit der islamischen Umma? Wir sind eine Umma. In unserer Umma haben wir Probleme. Ja, aber wir sind trotzdem zusammen und versuchen uns gegenseitig inshallah dazu auszubessern und zu unterstützen, zu vervollständigen. Versteht ihr das, Barakallahu Fikum? Ja, wir können jetzt machen zwei Jama'at, sagen wir alles, wir sind die Jama'at so und so und wir gehen nicht in diese Jama'at. Wir sind jetzt pakistanische Jama'at. Wir wollen mit diesen anderen Jama'at nichts zu tun haben. Das ist nicht der Ahli Sunnah wal Jama'at. Die sagen, wir sind eine türkische Moschee. Eine türkische Moschee? Pff, was für ein Blödsinn. Eine tschetschenische Moschee, eine bosnische Moschee. Das ist nicht Ahli Sunnah wal Jama'ah. Ahli Sunnah wal Jama'ah ist eine muslimische Moschee. Eine Moschee, wo Allah angebetet wird. Ja? In einer Sprache, welche? Die, in der Koran ist. Kannst du im Gebet vorne auf Türkisch lesen? Atatürk, sein Kufr war so klar und deutlich, dass er sogar das versucht hat, aber es ging nicht. Ezan hat er aufgezwungen, dass Ezan auf Türkisch ist. Ja? Wie sagt man Hayy ala Salah? Gel Namaz Burda. Erlösung. Und diesen Teil haben sie nicht übersetzen lassen. Erlösung. Ja. Falah. Rettung. Gelehrt, kommt zur Erlösung. Und das, diesen Teil haben sie nicht übersetzen lassen. Allahu Mustan. Was? Wollte jemand noch sagen? Nichts? Okay. Wenn jemand was sagen möchte oder mir. Wie nennt man das? Kommentar oder Replik machen möchte. Ehlen und Sehlen. Nächste Sache. Tarku at-tafriq bayna al-kitab wa sunnah. Illa bima haddadahu al-shara. Ehli Sunnah wal Jama'ah machen keinen Unterschied zwischen Koran und Sunnah. Merkt euch diese Regel. Für jeden Jahil dieser Welt, wenn euch irgendwas sagt, Ahli Sunnah wal Jama'ah machen keinen Unterschied zwischen Koran und Sunnah. Koran und Sunnah ist das gleiche, Barakallahu Fikum. Ja? Koran und Sunnah ist das gleiche. Außer natürlich dort, ja, wo der Islam, die Scharia den Unterschied macht. Ja? Alle beide sind von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah ist nicht vom Propheten. Die Sunnah hat der Prophet a.s.w. nicht erfunden, so wie es ihm passt. Sondern Allah hat sie ihm offenbart und er hat so gehandelt, wie Allah das wollte, tabarak wa ta'ala. Gibt es dafür Beweise? Gibt es Beweise, dass Sunnah von Allah kommt und nicht von Rasulullah? Rasul hat nur das gemacht, was Allah ihm befehlt. Ha? Was ist Sunnah? Was ist Sunnah? Ein bisschen präziser. Er sagt nicht von Rasulullah. Offenbar. Was ist Sunna? Daten vom Propheten, Aussagen vom Propheten, das, was er gemacht hat, gesagt hat, wie er gehandelt hat, oder er hat erlaubt, dass man es macht. Jemand kommt, macht irgendwas, der Prophet schaut zu und verbietet ihn das nicht. Das bedeutet, er ist, er akzeptiert das. Wenn jemand eine Sünde machen würde, denkt ihr, der Prophet würde schweigen? Natürlich nicht. Bei weltlichen Sachen würde er schweigen, aber bei Religion niemals. Das darf er nicht. Ja. Versteht ihr? Alles, was der Prophet gemacht hat, jemand wird kommen und sagen, okay, dann ist Schlafen Sunna, Essen Sunna, Trinken Sunna. Ist Schlafen Sunna? Nein. Ist Schlafen Sunna, ist Essen Sunna, ist Trinken Sunna? Mit der Voraussetzung, dass man Nähe hat, Nähe hat und dass man danach dass man die Nähe hat und dass man sich bemüht, dass man so handelt, wie der Professor mehr gehandelt hat. Zum Beispiel trinken ist was? Allgemein, im Grunde, im Asl ist trinken Mubah, wird das gesagt. Aber trinken ist Mubah. Aber wenn du Bismillah sagst und mit der Rechten trinkst und drei Schlücke nimmst, bevor du dann weiter trinkst und dich eventuell hinsetzt, ist das? Ist dieses Trinken Sunna? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Schlafen ist allgemein Mubah. Das ist der Asl in dem Hukm. Aber wenn du, nehmen wir an, Wudu nimmst, bevor du dich schlafen legst, wenn du bestimmte Wird, was bedeutet Wird? Zikr, Dua. Zikr, Wird, Dua hat alles gleiche Bedeutung. Nicht wie, ja, Wird, wir haben jetzt Wird mit dem Kopf wackeln hin und her, bis einem übel wird und sich übergeben muss. Sogar derjenige, der zuschaut, muss dich übergeben. Allahu Mustan. Dann ist natürlich diese Schlafen Sunna Barakallahu Fikum. Du stehst irgendwann in der Nacht auf, hast irgendwas Böses geträumt. Du nimmst Wudu, betest zwei Rekka, dann gehst du wieder schlafen. Bevor du dich hinlegst, tust du die Decke ein bisschen. Wie nennt man das? Ausbeuteln? Al-Muhim, das ist Sunna, dass man das macht. Vielleicht hat sich ein Djinn rein, während du draußen warst. Er hat sich rein und du kommst Bismillah und schüttest das ein bisschen aus und legst dich wieder in dein Bett rein. Verstehst du mich? Du kommst, nehmen wir an, sagst nicht einmal Bismillah, wirfst dich in dein Bett rein, wie ein Besoffener. Die ganze Nacht tust du dich und irgendein Shaitan, ihr tust euch gegenseitig mit den Ellbogen schlagen. Allahu Mustan. Ihr versteht das also, Barakallahu Fikum. Was haben wir gesagt? Es gibt keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna. Außer natürlich dort, wo die Scharia einen Unterschied macht, wie zum Beispiel, dass man im Gebet laut da kann man nicht Sunna lesen, sondern nur Koran. Okay? Aber auf der Sajda, was sagst du auf der Sajda? Etwas aus dem Koran? Oder wenn du auf dem Ruku bist, sagst du etwas aus dem Koran? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Womit beginnst du, also Dua ist Tiftah, die Dua für Eröffnungsdua. Wie geht Eröffnungsdua? Sunna oder Koran meine ich? Sunna. Sunna, Subhanakallahumma bihamdik. Und so weiter und so weiter. Die Reihenfolge selber, dass zuerst Fatiha ist und dann kommt eine Sura oder Ayat aus dem Koran, diese ganze Reihenfolge, dass nach dem Gebet Allahu Akbar kommt und dann ist das Koran oder Sunna? Sunna. Sunna. Es gibt keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna. Koran und Sunna ist das Gleiche für uns. Und wenn jemand kommt und sagt, wenn das im Koran steht, halas, wenn das in Sunna ist, der ist der größte Jahil. Okay, Jahil ist er sowieso. Aber wenn ein Gelehrter dazu aufruft, dann ist er ein richtiger Teufel. Wallahi, richtiger Shaitan. Wenn er sagt, Beweise aus Koran, aber Sunna, das ist ein Shaitan. Wallahi ladim. Und derjenige, der ihn befolgt, für ihn gibt es keinen Khair. Er wird draufgehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala tut ihn recht leiten. Aywa. Nächste Eigenschaft. Heute sehen wir das bei Hizb ut-Tahrir. Und das ist eine Shubha von den Mu'tazila. Die Mu'tazila haben sie erfunden. Ihtijajuhum bi Sunna as-Sahiha wa tarki at-tafriq bayna al-mutawatir wal-ahad. Die Ahli Sunnah wal Jama'ah, eine ihrer Eigenschaften ist, sie verwenden einen Hadith, der sahih ist, als Beweis. In Fiqh und in Aqidah und machen keinen Unterschied zwischen Ahad und Mutawatir, wenn der Hadith sahih ist. Das ist bei Ahli Sunnah wal Jama'ah immer gewesen. Ahli Sunnah wal Jama'ah haben niemals Unterschied gemacht zwischen Ahad und Mutawatir, wenn der Hadith sahih ist. Was machen die Sekten in unserer Zeit? Die sagen, Ahad nimmt man in Sachen Fiqh. Sachen von Fiqh. Das Gebet und Zekah und wie man Hajj macht, na, wie viele Steinchen man wirft, wann, was ist die Reihenfolge, tut man zuerst Tawaful Ifada machen oder was, was macht man? Oder tut man zuerst schlachten oder sich den Kopf rasieren? Da sagen wir, da benutzen wir die Hadithe, Ahad, in Sachen Fiqh. Ja? Oder zum Beispiel Talak. Ja? Wie viel ist Talak? Die Aussagen der Talak. Oder bei Heiraten. Oder bei Zekah. Wie viele Kamele musst du haben, damit du Zekah zahlen musst? Wie viel Gramm Gold musst du haben, damit du... Wie viel? Überall in diesen Sachen von Fiqh verwenden wir Ahad-Hadithe. Ja? Aber in Aqidah nicht. In Aqidah dürfen wir nur Mutawatir-Hadithe verwenden. Okay, ihr habt uns jetzt schön eine Regel gestellt. Eine Regel. Was sind die Beweise für das, was ihr sagt? Hat, kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Komm, gibt uns die Beweise, wenn ihr die Wahrheit spricht. Wenn ihr ehrlich seid. Ja? Gibt es keine. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Es gibt keinen Unterschied. Wenn, und wie gesagt, viele Brüder kommen, die ständig in irgendwelchen Clubs herumlaufen, bei Hizbi Fulani oder Hizbi Fulani oder muslimische Jugend oder Hizbu Tahrir oder Hizbu Tekfir oder was weiß ich, wie die alle heißen, ja, kommen ständig mit irgendwelchen Shubuhat und irgendwelchen Ideologien. Was sind die Beweise, Allahu Akbar? Wir wurden uns am Anfang einig, dass Koran und Sunna Beweis für uns ist. Was ist Beweis, damit Mutawatir und Ahad nicht gleich sind oder alle beide gelten nicht als als Hujja, als Dalil. Aywa. Was heißt Ahad Hadith? Mutawatir, okay, zuerst Mutawatir und dann Ahad. Okay? Mutawatir sind die Hadithe, die in jeder Generation der Überlieferer, der Ruat, in jeder Generation eine große Gruppe überliefert einer anderen großen Gruppe auf eine Art und Weise, dass es unmöglich war, dass sie sich einig werden zu lügen. 100 Sahaba haben vom Propheten einen Hadith gehört. Dann haben sie es 100 weiteren Tabi'in erzählt. Aber die Sahaba wurden verstreut. Der eine lebt in Jemen, der eine lebt in Scham, der eine in Mekka, der eine in Medina, der eine in Taif, der eine. Sie erzählen es anderen Generationen. Diese Generationen, die danach gekommen sind, haben sich wahrscheinlich niemals getroffen. Aber es sind auch wieder Hunderte und so weiter bis Ende der Überlieferungskette. Wo ist die Überlieferungskette? Überlieferungskette ist dann, wenn ein Imam, ein Muhaddith, ein Imam des Hadithes, den Hadith aufschreibt. Von Rasulullah s.a.w. bis Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Halas, Imam al-Bukhari, also Muhammad ibn Ismail, hat den Hadith aufgeschrieben. Als erster in der Überlieferungskette ist, also er, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, hat von seinem Sheikh gehört. Und der von Sheikh. Und da, bis Rasulullah s.a.w. In jeder Überlieferung, also wir finden den gleichen Hadith, ja, mit hunderten verschiedenen Überlieferungsketten. Das ist Mutawatir. Tawatur. Tawatur bedeutet, was? Einigkeit. Die zweite Art ist Al-Ahad. Ahad kommt von Ahad. Eins. Das bedeutet, das sind die Hadithe, bei denen es in einer der Generationen nur einen Rawi gibt. Innam al-Amalu bin Niyat. Wer überliefert diesen Hadith vom Propheten Sallam? Nur Omar. Nur Omar. Nur er, einer. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Omar hat es dann weitererzählt. Okay, dann wurde der Hadith allgemein bekannt. Auch die Sahaba, viele Sahaba haben den Hadith nicht gehört, sondern sie haben ihn von Omar gehört. Es gibt andere Überlieferungsketten. Aber bis zu Omar. Ha? Nur Omar hat ihn vom Propheten Sallam gehört. Dieser Hadith in Al-Amalu bin Niyat, den kann man nicht in Aqidah verwenden. Warum? Weil nur Omar ihn vom Propheten gehört hat. Ist dieser Hadith sahih? Erfüllt er die Voraussetzungen, dass dieser Hadith sahih ist? Dass alle seine Überlieferer bekannt sind? Dass sie nicht unbekannt sind? Dass dann alles also Thuqat sind? Was bedeutet Thika? Vertrauenswürdige Überlieferer sind? Ja? Dass es in dem Hadith keinen Schnitt gibt? In dem Sinne, dass einer in der Überlieferungskette fehlt, dass du sagst, schau, da ist Abdurrahman ibn Mahdi und von wem hat er den Hadith gehört? Dazwischen ist irgendein Typ. Die zwei haben sich niemals getroffen. Ja? Er ist 100 Jahre älter als er. Dazwischen musste jemand sein. Wer sind die Schüler von Abdurrahman bin Mehdi? Und dann erwähnen wir der und der und der und der und der und der und der. Einer von diesen kann es sein. Ja? Nur die 10. Einen 11., wenn du dazu erwähnst, der war nicht sein Sheikh. Dieser Hadith ist daif. Sofort, halas. Ja? Oder zum Beispiel ein Tabi'i sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ein Tabi'i? Hat ein Tabi'i den Propheten gesehen? Wie kann er dann sagen, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da fehlt jemand. Da fehlt jemand. Dieser Hadith ist daif. Ja? Außer, wir finden andere Überlieferungsketten, ja, wo in denen wir Beweise finden, dass dieser Tabi'i einen Sahabi sah, von dem er diesen Hadith gehört haben könnte. Na, das ist jetzt ein anderes Thema, dass zum Beispiel ein Hadith alleine ist daif, okay? Seine Überlieferungskette ist schwach. Aber wenn wir 10 oder 5 verschiedene Überlieferungsketten nehmen, können wir sie zusammen stärken, damit wir zu einer Überlieferungskette bringen, dass wir sagen, Hassan uli ghairihi. Er ist gut, aber wenn er sich auf andere Überlieferungen stützt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Al-Muhim, das, was für uns wichtig ist, der Hadith ist sahih. Ja? Der Hadith ist sahih. Imam al-Bukhari überliefert ihn. Imam Muslim überliefert ihn. Ja? Oder die Ulema des Hadithes, die starken Ulema, haben den Hadith für sahih erklärt. Das ist das, was bei uns zählt. Ob er Mutawatir ist oder Ahad ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Ahad und Mutawatir. Ja? Und es gibt keinen Unterschied, ob dieser Hadith ist in Aqidah als Beweis verwendet wird oder er wird als Beweis in Fiqh verwendet. Ja? Deswegen diese Mu'tazila, das haben sie also natürlich, die Hizb ut-Tahrir haben das von den Mu'tazila übernommen. Ja? Dass sie viele Sachen leugnen. Viele Sachen leugnen sie. Ja? Viele Sachen leugnen sie. Die hier neben uns, sie leugnen Dajjal zum Beispiel. Sagen Dajjal gibt es nicht, das alles. So, diese ganzen Hadithe überliefern, Imam al-Bukhari überliefert, sie sagen, sie alles erfundene Hadithe. Azab al-Kabur, das ist die Bestrafung im Grab, dass zwei Engel kommen und dich aufrecht setzen und dann wirst du verprügelt mit Ketten und wirst geschlagen mit Hammer und. Ja, sagen sie, nein, das ist, diese Hadithe kann man nicht als Beweis verwenden. Warum? Na, die sind Ahad. Ahad. Okay, wieso verwendest du Ahad-Hadith im Fiqh? Ja? Wieso verwendest du es im Fiqh und in Aqidah nicht? Wer hat dir das beigebracht? Für diese Regel, für dieses Handeln, was ist der Beweis dafür? Wer hat so gehandelt, wie du jetzt handelst? Die Sahaba? Die Tabi'in? Ja? Die Aimatu Sunnah? Nein. Wer hat diesen Mist erfunden? Die Mu'tazila? Halas. Ja? Dann kommt, er wird sicher mit diesen Blödsinn kommen, ja, aber Ahlis Sunnah wal Jamaah, nicht Ahlis Sunnah, sondern die Muslime müssen sich immer, sie müssen nach vorne gehen und es gibt viele Leute in unserer Zeit, sie haben mehr Ilm, oder sie haben mehr Ilm als wer. Noch einmal, es gibt solche, die sowas sagen. Ja, damals konnte man musste reisen hin und her, man musste sammeln. In unserer Zeit hast du alle Bücher, du hast Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunan Abi Dawud, du hast das, du hast Kitabu, so dieses Buch. Die Ulema damals konnten. Du willst jetzt sagen, in unserer Zeit gibt es jemanden, der hat mehr Wissen als irgendein Imam von damals? Ja, aber damals gab es Meinungsverschiedenheiten. Eine Meinungsverschiedenheit, die nicht problematisch ist. Meinungsverschiedenheit in Sachen des Ijtihads, aber nicht Meinungsverschiedenheit in Aslul Aqidah. Aber die Meinungsverschiedenheit jetzt bei uns ist wo? In Aqidah. Und diese Sachen gab es nicht bei Ahl Sunnah wal Jamaah damals. Ja? Und ich sage Aslul Aqidah. Wenn jemand sagt, es gibt keine Meinungsverschiedenheit in Aqidah, das ist eine andere Sache. Meinungsverschiedenheit in Aslul Aqidah. Die Fundamente der Aqidah, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Halas? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das habt ihr verstanden. Der nächste Punkt haben wir gesagt. Laysa lahum imamun mu'azzam. يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. Sie haben keinen bestimmten Imam, von dem sie alles nehmen, was er sagt. Und sie verlassen alles, was er für falsch hält. Es gibt so eine Person nicht, außer Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Alles, was er sagt, wir nehmen alles von ihm. Wenn er befehlt, machen wir. Wenn er verbietet, halten wir halten es für verboten. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eine zweite Person gibt es nicht. Keinen Sahabi, ja? Keinen Tabi'i, keinen Imam, keinen Alim, keinen Sheikh, keinen Ustaz, keinen Mufti, keinen Mujtahid, gar nichts. Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jeder andere, du nimmst von ihm, wenn es Beweise hat, wenn es logisch ist, wenn es gut ist, und du sagst, tut mir leid, das ist deine Meinung, ich kann das nicht annehmen, was sind die Beweise dafür? Ja? Von jedem, auch von einem Alim. Ja? Nimmst du von einem Alim alles, was er sagt? Nimm jetzt einen Sheikh, einen guten Sheikh. Wir wollen keinen Namen nennen, ein guter Sheikh. Er hat Wissen im Ilm, im Hadith, in vielen Sachen, Mashallah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Ja? Aber da hat er einen Fehler gemacht. Ja? Wirst du sagen, das ist ein Fehler? Oder wirst du sagen, wir nehmen es? Ja? Oder eine bessere Frage, ist irgendeiner von den Menschen, außer Rasul sallallahu alaihi wasallam, ist er von dem Khata, also vor dem Fehler machen, ist er davon beschützt? Gibt es hier eine Person, über die wir sagen können, Allah garantiert ihn, dass er keine Fehler machen kann in Religion? Es gibt keine. Wenn das so ist, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagt, Kullun yu'hadhu min kalamihi wa yada. Von jedem wird genommen, von seinen Worten, und wird zurückgewiesen. Illa sahibu hadha al-qabur. Außer der in diesem Grab jetzt hier liegt. Rasulullah sallam, er zeigt auf den Grab des Propheten sallam. Außer ihm. Von jedem nimmst du und lässt du. Nehmen wir an, ich komme jetzt, mein Ijtihad. Ich habe das so verstanden, mashallah, tabarakallah, und ich komme jetzt, ja, mit irgendeiner so einer Fetwa wie Atombombe, boom. Ja, was werdet ihr sagen? Alles, tut mir leid, das ist falsch. Können wir nicht annehmen. Ja, von jedem, barakallahu fikum. Ja, bei den Rafida ist es nicht so. Diese 12 Imame, die sie haben, 12 Imame sind fehlerfrei. Sie können keinen Fehler machen. Alles, was sie sagen, ist korrekt. Das Schlagen mit den Ketten auf den Rücken, bis du blutest, das ist eine gute Sache. Du darfst das nicht einmal in Frage stellen, dass du sagst, na, vielleicht ist das sowohl Kafir. Sind die aufhängen auf Kran und... Ja. Oder nicht? Bei den sufischen Sheikh, geh mal in eine sufische Tariqa. Ja. Und versuche ein bisschen dort den Klugen zu spielen, den Intelligenten zu spielen, denn die nehmen dich auseinander, die zerfleischen dich, Bruder, wie die Hyänen. Ja? Die machen Tekfir über dich, schmeißen dich raus. Du darfst nichts fragen, dass du den Sheikh fragst, darf man das oder die sagen, bist du deppert oder was? Oder dass du zu einem anderen Murid gehst und sagst, ich will den Sheikh so und so was fragen. Nein, auf keinen Fall. Ja? Der, was er sagt, das ist Talas, das ist heilig. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Viele Muslime in unserer Zeit, ich nenne sie nicht Sufis, und ich nenne sie auch nicht Rafida, die sind keine Rafida, und auch keine Sufis, und ich nenne sie auch nicht Mushrikin. Aber das Problem ist, sie haben genau dieses Problem, Wallah. Wenn irgendein Sheikh von ihm sagt, irgendein Sheikh, den er mag, Sheikh hat so und so, aber der Sheikh hat so und so gesagt. Ja? Dann siehst du sofort, er hat ein Problem mit Menhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah. Sagst du, ah, Habibi, das ist diese Beweisführung, dieser Istidlal ist Batil. Diese Beweisführung, die Art, auf die du etwas beweisen willst, ist total daneben. Wenn ich sage, ja, aber der Sheikh hat so und so gesagt, ist das ein Beweis für sich? Nein. Ja? Viele Brüder haben das Problem. Wallah, du kommst und redest zum Beispiel über die Tawagit, über die arabischen Herrscher. Die Toten und die noch, inshallah, sterben werden. Ja? Mit Allahs Erlaubnis. Ja? Die kommen, ja, aber der Sheikh hat nicht Tekfir über sie gemacht. Okay, ist das ein Beweis? Ist das ein Beweis, dass der Sheikh nicht Tekfir gemacht hat über diesen und diesen Tagut, über diesen König oder diesen Präsidenten? Ja, der Sheikh, ja, aber ist ein Sheikh. Er ist ein Sheikh, aber nicht Rasulullah. Ja? Wenn du das sagst, halas, dann werden sie dir sofort 100 Etiketten, Tekfiri, Khariji, Irhabi, alles mögliche wirst du bekommen, verschiedenste Etiketten wirst du bekommen. Er redet gegen Ulema, ja, er schimpft große Gelehrten, er... Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nur weil du gesagt hast, er ist nicht Rasulullah. Oh, Unverschämtheit! Wie kannst du das sagen? Ich weiß, dass er nicht Rasulullah ist, aber, ja, sagst du, du bist total, ja, falsch. Ja? Das sage nicht ich, das sagt Imam Malik. Von jedem nimmt man und lässt. Wenn er Fehler macht, lässt du. Ja? Wir haben ja nicht haben wir geschimpft, haben wir beleidigt. Wir haben nicht beleidigt. Aber wenn jemand, wenn nicht jemand, sondern dieselben Schuyuch, die du jetzt gerade verteidigst, sie sagen, Imam Abu Hanifa hat Fehler gemacht hier. Imam Ibn Hajar al-Asqalani hat Fehler hier gemacht. Imam Ibn Hazm hat hier Fehler gemacht. Imam al-Tabari hat hier Fehler gemacht. Über die darf man sagen, die haben Fehler gemacht. Die sind aber zu können zu Salaf. Ja? Aber über deinen Sheikh darf man nicht sagen, er hat einen Fehler gemacht. Schau. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wir nehmen Ulema des Islams als ein Ganzes und respektieren sie. Aber dort, wo es Fehler gibt, diese Fehler darfst du nicht nehmen und sie befolgen, sonst wirst du in die Irre gehen. Und die Schlimmsten sind, diese Fehler suchen. Ah. Schau, der Sheikh hat so gesagt. Was interessiert mich, was er gesagt hat? Ehrlich gesagt, egal, was für ein Alim, was für ein Mufti, was für ein Alim er ist, das ist wurscht, wenn wir da einen Hadith haben und eine Aya. Und nicht nur, dass du mir auf die blöde Idee kommst und sagst, ja, aber er hat sich besser ausgekannt mit Aya und mit Hadith. Besser als wir, das stimmt. Aber wir nehmen nicht die Aya und Hadith und interpretieren es auf unsere eigene Art und Weise. Sondern wir nehmen Aya und Hadith und nehmen die Interpretation von den ersten Generationen. Dann werden wir sehen, wer falsch dasteht. Ja? Man darf nicht so und so machen. Man darf nicht auf die Herrscher rausgehen, auch wenn sie Kuffar sind. Wenn man schwach ist. Wessen Meinung ist das? Das ist die Meinung von Sheikh so und so, ist ein großer Sheikh. Sagen wir, Mashallah, ist ein großer Sheikh, aber da haben wir Hadith, da haben wir Aya, da haben wir. Sagen sie, ja, glaubst du, er hat sie nicht gekonnt? Ich sage, ja, er hat sie gekonnt. Aber was sagt Imam Malik über einen Herrscher, ein Herrscher, der abtrünnig ist? Ja? Was sagen die islamischen Gelehrten über einen Herrscher, der abtrünnig, ein Kafir wird? Was müssen die Muslime machen? Töten. Halas. Wenn sie schwach sind, was sagt Imam Malik, wenn ein Muslim schwach ist, der ist nur alleine, alles Kuffar oder schwache Muslime. Er kann nichts machen. Was sagt Imam Malik? Ja, was ist der Messer bin Malik in diesem Fall? Auch wenn er ganz allein ist, er darf gehen und gegen den Tagut kämpfen. Gegen tausende Soldaten. Ja, aber er weiß, er wird getötet. Auch wenn er hundertprozentig überzeugt ist, dass er getötet wird, er darf das trotzdem machen. Ja? Okay. Unser großer Sheikh, Mashallah, Tabarakallah, ja? Und Imam Malik, Mazhab al-Maliki. Was machen wir? Wen nehmen wir? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist dieser, wie nennt man das in unserer Zeit? Gruppenzwang. Ah. Entweder du bist dabei oder wir werden dich alle morgen so böse anschauen, wenn du in die Moschee kommst, bis du nicht mehr die Moschee besuchst. Und dann sagen wir, Alhamdulillah, er hat es eh nicht verstanden. Er ist ein Jahil. Er befolgt seine Shahawat, seine Gelüste. Verstehst du mich? Wallahi, das habe ich erlebt. Das habe ich erlebt mit dem Murjia, mit den Medachile. Ja, mit den Medachile. Ja? Die haben ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Spielregeln, ihre drei heiligen Schuyuch, von denen sie alles nehmen. Ja? Wir haben nichts gesagt, aber wenn ein Fehler ist, dann sagen wir einen Fehler. Egal welcher Scheich es ist. Und nicht nur das. Diese drei heiligen Schuyuch, Heilige bei den Murjia. Ja? Was war, bevor sie in dieser Dunya waren? Gab es keine islamische, keine Ilm? Ja? Diese drei heiligen Schuyuch, gab es kein Ilm auf der Welt? Diese drei heiligen Schuyuch, von denen, sie müssen ja auch irgendwo lernen. Sie hatten ja auch Schuyuch, sie hatten ja auch Bücher. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Allahumma stan. Und dann kommen sie und sagen, schau, die reden gegen Ulema. Wir reden nicht gegen Ulema. Schuyuch sind für uns Schuyuch. Wir respektieren sie und lieben sie und lernen von ihnen. Ja? Aber diese drei sind nicht besser als andere. Diese drei sind nicht besser als andere. Dass sie berühmter sind in bestimmten Kreisen. Fadlu min Allah. Ja? Salahuddin Ayyubi, er war der berühmteste. Aber es gab hunderttausende bessere als er in seiner Zeit. Oder nicht? Salahuddin Ayyubi war der Führer der Muslime. Ja? Aber es gab hunderte Mu'minin in seiner Armee. Die waren unbekannt. Keiner kennt sie. Irgendeiner mit zerrissener Gelabia, mit einem verrosteten Schwert. Ja? war besser als Salahuddin. In Ilm und in Ibadah und in Aqidah und alles Mögliche. Salahuddin Ayyubi war Ash'ari in Aqidah, oder nicht? Ash'ari in Asma'i wa Sifat. Aber unsere Regel ist welche? Bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Du kämpfst mit einem Imam, na? Der Muslim ist, auch wenn er Fehler hat, auch wenn er Sünden hat, auch wenn er betrunken ist, er ist ein Imam, er ist der Führer. Wenn er Muslim ist, wenn er keinen Kufr hat bei sich oder Schirk, wirst du mit ihm kämpfen und ihm gehorchen. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ha? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Ist das so oder nicht? Wir haben jetzt einen Herrscher. Ha? Wir haben einen Herrscher. Er hat Schubuhat, er hat Probleme, er hat, wahrscheinlich macht er auch Sünden und sowas. Er spricht sehr, aber er ist ein Muslim. Er regiert mit Koran und Sunna. Und der Dschihad ist Qa'im. Was bedeutet Qa'im? Der Dschihad läuft. Er hat islamische Grenzen und an den Grenzen ist Militär aufgestellt, überall. Sie schießen über die Grenze und die schießen zurück. Aber unsere Grenzen sind da und die Kuffar können in unser Land nur als Gäste kommen. Ja? Nicht als Eroberer oder dass sie jetzt machen wollen, was sie wollen. Dass sie machen, was sie wollen. Hey. Ja? Du musst mit ihm kämpfen. Und du darfst dich nicht von ihm oder auf ihn losgehen oder dich von ihm trennen. Oder. Nein, du kämpfst mit ihm. Das ist allgemein bekannt bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ja? In unserer Zeit gibt es drei große Ulema, die sind bekannt. Jeder kennt sie, alle Bücher geschrieben, mashallah, tabarakallah. Bedeutet das, alle anderen Schuyuch, wenn sie etwas sagen, auch wenn sie Beweise haben für das, was sie sagen, zählt nicht, weil die haben anders gesagt. Wer es so glaubt, ist ein richtiger, ein richtiger, wie sagt man das? Was? Nein, nicht Murja, das sind richtige Dalin. Wallahi Dalin. Ja? Wie viele Schuyuch im Hadith kennen wir? Ulema im Hadith. Wir werden nur einen erwähnen. Warum? Weil wir uns nicht damit beschäftigen. Es gibt keinen anderen außer einen Alim in Hadith. Ja? Erwähne einen, er hat Probleme mit dies. Er hat gegen Husni Mubarak geredet. Er hat gegen Enver Sadat geredet. Er hat gegen Abdel Nasir geredet. Ja? Wen meinst du? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah muss da in Fiqh erwähne. Irgendein Scheiß sagt, na, das ist diese ägyptische Salafie, die sind nicht so wie unsere saudischen, das ist, mashallah, die ägyptischen, die haben Schubuhat. Ah! Allahu Mustan. In Libanon gibt es keine Ulema. In Libanon gibt es keine Ulema. In Syrien gibt es keine Ulema, das sind alles Juhal. In Irak, alles Kuffar. Ah? Ahlu, Irak, Ahlu, Esch. Wie sagen sie? Das sagen nationalistische Araber. أهل العراق أهل العراق أهل النفاق أو irgendwie so die Leute von Irak das sind Leute von Nifak oder so Nationalismus in Irak gibt's keine Ulema das dieser Stinkerte wo gibt's Ulema hala wo gibt's Ulema sag mir in Saudi Arabien Kuwait eventuell im Khalid dort Imarat Gefängnis na wir reden von im Gefängnis gibt's überhaupt keine Ulema das sind alles Khawarij. Allahu Mustan. Erwähne einen Alim. Ja, ja. Allahu Mustan. Haji aus Marokko. Was? Haji aus Marokko, der ist im Gefängnis. Nein, nein, warst du jetzt draußen? Ich glaube, du warst draußen, ha? Du warst draußen, dann bist du wieder reingekommen. Ja. Wie heißt dieser marokkanische Scheich? Al-Maghrawi. Al-Maghrawi. Das ist ein Murdschia der schlimmsten Sorte. Der einzige Scheich in Marokko. In Jordanien gibt es keine Ulema. Das sind alles Takfiris und Khawarij. Aber es gibt drei. Ali al-Halabi. Mashallah, tabarakallah. Mashur Hassan. Mashallah. Salim Hilali. Allahu Akbar. Alle anderen. Alles Khawarij. Magdis ist kein Scheich. Es ist Khawarij. Was ist, wo ist diese Adl, diese Gerechtigkeit, dass man sagt, das sind Ulema, die beschäftigen sich mit Ilm, die lernen Koran und Sunna, die Quellen sind die gleichen, von E. Ja? Wo ist diese Gerechtigkeit? Ja? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet die Muslime, dass sie gerecht sind. Allah verpflichtet uns, dass wir gerecht sind. Ja? Und wir werden gerecht nur so, indem wir sagen, all die Ulema, die Tawagit verteidigen, verteidigen, verteidigen und auf ihren Weg kämpfen. Alle anderen, ja, sie geben Urteile, Fatawa, sie sollen eingesperrt werden, sie sollen ausgespeitscht werden, sie kommen in den Gefängnis, sie sollen hingerichtet werden. Ja? Das sind unsere Feinde, genau wie Juden und Christen. Halas. Allahu musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wo sind wir stehen geblieben? Hum a'lamu nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahli Sunnah wal Jamaah haben die Eigenschaft, dass sie Ahli Sunnah wal Jamaah kennen den Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam am besten. Ja? Kennt jemand den Propheten am besten? Wer kennt den Propheten besser als Ahli Sunnah wal Jamaah? Ja? Niemand. Die Ahli Sunnah wal Jamaah, wie zum Beispiel Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari war ein Imam von Ahli Sunnah wal Jamaah. In jedem Sinne. In jedem Sinne. Also bei Imam al-Bukhari alles ist Mashallah, Tabarakallah. Ha. Was bedeutet das? Ha. Barakallahu fikum, was bedeutet das? Bei anderen auch so. Wir werden jetzt Imam al-Bukhari. Ha. Wenn der jetzt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht, ha, wie beschreibt er den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Alles, was es über den Propheten alaihi salatu wasalam zu wissen gibt, alles, was überliefert worden ist, ha, wird er dir zeigen, wie waren seine Haare, ha, wie war sein Gesicht, wie waren seine Augenbrauen, wie waren seine Augen, sogar wie seine Wimpern waren alaihi salatu wasalam. Ha, wie groß war er, ganz groß oder mittel oder wie? Ja, hat er breite Schultern gehabt, alaihi salatu wasalam? Wie ist er gegangen? Ja, sogar Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasalam gerade Füße unten hatte, wie du. Ja, du hast gerade Füße, habe ich gesehen. Wie nennt man das? Plattfuß. Aywa. Ja, das ist keine Madhmum. Das ist sagen, das ist eine hässliche Eigenschaft. Nein, Wallah. Wenn wir sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasalam gegangen ist, so als er bergab geht. Nicht so irgendwie lahm oder irgendwie als wäre er krank, sondern richtig, Mashallah, ja, voller Energie, Allahu Akbar, alayhi salatu wasalam. Alles wurde überliefert über den Propheten. Wie lang waren seine Haare? Haben wir das erwähnt? Aywa. Ja. Und so weiter und so weiter. Ja. Wie sein Bart war, wie er geredet hat, alayhi salatu wasalam, sogar wie er gelacht hat. Ja. Alles ganz präzise. Und Ahli Sunnah wal Jamaah, nicht nur, dass sie den Propheten am besten kennen, ja, sie achten auf dieses Thema, das Wichtigste bei uns, oder nicht? Das Wichtigste bei uns ist das Leben von Rasulullah, wie er gelebt hat, und dass wir uns bemühen, so zu leben, dass wir solche Männer werden, wie Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haben das die Sufis? Nein, das haben sie nicht. Ja? Man hat ihnen einen Schubha untergejubelt. Sie haben gesagt, ja, Rasulullah, er war der Prophet Gottes. Ja? Und wir können niemals so werden. Wir können niemals so werden in dem Sinne, dass wir was? Ja? Dass wir eine Offenbarung von Allah bekommen. Aber dass wir nacheifern, dass wir uns, wie sagt man das? Dass wir wetteifern, wer mehr von Sunna tut. Ja? Das ist uns überlassen worden. Nicht nur das, das ist sogar erwünschenswert. Das wird von uns verlangt. Ja? Die Sufis, die reden niemals irgendwelche Leute, niemals über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Außer, dass er sagt, ja, Rasulullah, dass er den Propheten ruft. Du rufst den Propheten, dann kennst du ihn nicht. Würdest du ihn kennen, würdest du ihn niemals rufen. Er ist ein Mensch, er kann dir nichts geben. Wenn du von ihm verlangst, hast du ihn mit Gott gleichgestellt. Und so bist du ein Muschrik geworden. Hast dann Allah, subhanahu wa ta'ala, einen Partner beigesellt. Den Propheten hast du ihn zum Partner Gottes gemacht. Indem du ihn gerufen hast und sagst, oh Rasulullah, gib mir das, oder mach dies, oder mach das. Ja? Was sagen die Schia? Sie sagen, Ali ist besser als Rasulullah. Ja? Die Rafida sagen, Ali ist besser. Ja? Ali hätte die Offenbarung bekommen sollen. Djibril ist schuld. Ja. Wallahi, ladim, das sagen sie. Von wem haben sie das? Von den Juden. La'anahumullah. Ja? Die haben. Aber Ahli Sunnah wal Jamaah kennen den Propheten am besten. Schau. Ich habe ein paar Fehler gemacht in der gestrigen Khutbah. Ja? Ein paar Fehler habe ich gemacht. Als ich gesagt habe, wir aber sagen, oder wir Ahli Sunnah wal Jamaah. Und das war das große Fehler, was ich gemacht habe. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Ahli Sunnah wal Jamaah sagen so. Wir, was wir sagen, wir wollen lieber darüber nicht reden. Ja? Ahli Sunna wa Jama'a kennen den Rasulullah alayhi salatu wasalam am besten. Wie gut wir Rasulullah sallallahu alayhi kennen, wollen wir lieber darüber nicht reden. Ja? Wie gut wir ihn kennen, reden wir lieber nicht darüber. Wie gut wir seine Sira kennen, seine Lebensgeschichte, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, wollen wir lieber nicht reden. Ja, deswegen, ich habe ein paar Mal gesagt, wir sagen so, also wir Ahli Sunna. Ja? Inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Ahli Sunna wal Jama'a machen, nur wir haben viele Lücken in unserem Handeln. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.